Jetzt kommt sie also doch, die Quote, wenn auch individuell auf die Unternehmen bezogen. Bis 2013 muss der Anteil der Frauen in Führungsgremien verdreifacht sein, sonst gibt's Sanktionen. Darauf konnten die DAX-Vorstände sich gut einlassen, denn ein wirkliches Zugeständnis ist das nicht. Zum einen wird es ein leichtes sein, den Anteil der Vorstandsfrauen in den nächsten Jahren zu erhöhen. Von insgesamt 189 DAX-Vorständen sind derzeit 5 weiblich. In den Aufsichtsräten sieht es nur marginal besser aus. 67 der 500 Mitglieder in den Kontrollgremien der DAX-Unternehmen sind weiblich. Zum anderen wissen die Manager aber auch, dass sie allein aus ökonomischen Gründen künftig mehr Frauen in Führungspositionen berufen müssen. Überspitzt formuliert, geht der männliche Nachwuchs allmählich aus. Und Frauen sind grundsätzlich mindestens ebenso gut ausgebildet wie Männer. In Schule und Studium schneiden sie oft sogar besser ab. Noch ist es jedoch so, dass in den für viele Unternehmen einschlägigen technisch-naturwissenschaftlichen Fachrichtungen die Frauen in der Minderzahl sind. Man muss die jungen Frauen wohl stärker ermutigen, sich auf diese Fachrichtungen zu konzentrieren. Es mag auch sein, dass viele Frauen gar nicht den mühsamen Weg an die Spitze antreten wollen. Sie wissen nämlich, was auf sie zukommt. Sie müssen, um dies durchzustehen, im Arbeitsleben zum Mann mutieren, damit sie überhaupt eine Chance haben, in der männerdominierten Welt ernst genommen zu werden. Genau das wäre aber der falsche Weg, denn die Unternehmen profitieren nicht von einer größeren Führungskräfteauswahl allein. Es sind gerade die charakterlichen Unterschiede, die auch dem Management eines Unternehmens zugutekommen. Die Fähigkeit zu mehr Teamarbeit wäre hier ein Beispiel. Studien belegen, dass Diversität von Vorteil für den wirtschaftlichen Erfolg einer Firma ist. Diversität bezieht sich dabei nicht nur auf Frauen, auch etwa auf Ausländer oder auf unterschiedliche Religionen. Dass da die Unternehmen derzeit gern zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem sie Managerinnen aus dem Ausland in ihre Kontrollgremien berufen, ist hoffentlich nur ein vorübergehender Effekt. Es genügt jedoch auch von Regierungsseite her nicht, wenn jetzt eine individuelle Quote festgelegt wird. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Es muss genügend Plätze in Krippe, Kindertagesstätte und Hort geben. Es muss auch für Männer selbstverständlich werden, sich mehr um Familie und Haushalt zu kümmern. Das Anforderungsprofil an eine Führungskraft muss sich ändern. Nicht die Führungskraft ist am erfolgreichsten, die am längsten im Büro bleibt, sondern die, die flexibel, effizient und kreativ ist und die dadurch auch Zeit findet, die andere Seite ihrer Persönlichkeit nicht verkümmern zu lassen. Andere Länder schaffen das schon länger. Deutschland aber liegt in dieser Hinsicht weltweit auf den hinteren Plätzen. Auch das muss sich bald ändern.